1.1 Ja, stimmt, das hatte ich fast vergessen. Das war echt cool. Hey, da ist ja auch Jibo. Hey, Elenis. Hey, Chris. Schön, euch zu sehen. Sorry, dass ich zu spät bin. Ich hatte mal wieder Probleme mit der Internetverbindung. Könnt ihr mich hören? Hören ja, aber wir sehen dich nicht. Ah, stimmt, die Webcam ist noch deaktiviert. Und jetzt? Ja, jetzt sehen wir dich. Hallo Mufida, jetzt sind wir ja komplett. Schön, dass es geklappt hat und wir uns alle mal wieder zusammen hier treffen. Guten Morgen. Ja, es ist super schön, euch zu sehen. Ich habe heute frei und habe gerade ganz gemütlich gefrühstückt. Ja, krass. Ich werde bald Abend essen. Diese Zeitverschiebung. Wie spät ist es nochmal in Marokko, Mufida? Es ist... Moment, kurz nach 11. Und Jibu, bei dir in Hongkong? Trinkst du schon Bier? Ja, genau. Hier ist es jetzt 18 Uhr und ich bin vor einer halben Stunde von der Arbeit gekommen. Ihr verbringt also gerade meinen Feierabend mit mir. Prost! Echt witzig. Und Chris, in Neuseeland ist es doch noch später, oder? Gehst du bald schlafen? Nee, ich bin schon noch ein bisschen wach. In Auckland ist es erst kurz nach 10. Und du, Elenis, du hast vorhin erzählt, dass du gerade gekocht hast. Ja, in Griechenland ist es 13 Uhr und ich mache gerade Mittagspause und habe mir dazu eine Wiener Erdäpfelsuppe gekocht. Erinnert ihr euch? Oh ja, die gab es doch beim Willkommensabend für die Austauschstudenten damals in Wien. Das war so lecker. Was heißt guten Appetit auf Griechisch? Kalliorexi. Na dann, Kalliorexi. Oder an Gurden. Das haben wir doch in Österreich gelernt. Ja, danke. Ach, ich vermisse die Zeit mit euch in Österreich. Ja, wir hatten echt viel Spaß in unserem Austauschjahr. Das ist jetzt tatsächlich schon 5 Jahre her, oder? Wie die Zeit vergeht. Aber ich bin so froh, dass wir die Idee mit dem Online-Stammtisch hatten.